Wer seine Stimme hört, sieht Robert De Niro vor sich oder andere Helden aus amerikanischen Filmen. Christian Brückner, die Stimme, wie er genannt wird, ist einem großen Publikum als Synchronsprecher bekannt geworden. Seine Liebe gilt vor allem der Literatur. Er möchte Menschen durch seine Interpretation verzaubern, so wie er durch das Lesen literarischer Texte verzaubert worden ist. Für erlebte Geschichten erzählt Christian Brückner von seiner Kindheit im Nachkriegsköln und von den Anfängen als Schauspieler und Sprecher. Es ist natürlich das Spiel in meinem Verständnis, wenn ich jetzt als Küchenphilosoph ohne Schürze rede, immer der Versuch, sich die Welt herzustellen und sich in der Welt einzurichten und sich die Welt zurechtzumachen. Da ich nicht nur Naturfilme gesprochen habe, sondern sie auch gleichzeitig anschauen musste, sehe ich da immer die kleinen niedlichen Tierkinderchen spielen und umeinander balgen. Aber es ist natürlich, denke ich, zur selben Zeit auch blutiger Ernst. Es ist das absolute Einüben in das mit der Welt zurechtkommen, mit dem Gegenüber irgendwie in ein Verhältnis zu gelangen. Und dieses Verhältnis kann natürlich ein auch feindliches sein, ein konträres. Spiel hat also nicht nur die Freundlichkeit und das Unverbindliche, eben das Leichtherzige, sondern kann absolut belastet sein von schwersten Konflikten. Unsere Kinderspiele und meine frühesten Spiele, die frühesten Erinnerungen und Spiele sozusagen in der Gesellschaft anderer Kinder, das heißt, es waren damals die Ruinenkinder natürlich, die in den Ruinen und in den Trümmern und ihren geheimnisvollen Winkeln aufwuchsen, waren zum Beispiel eben die Kampfspiele, die Kraden von nebenan, die sozusagen nicht zu der guten Gesellschaft in unserem Hause zählten, sondern irgendwie, tja, wie auch immer, kontrovers waren. Und es war tatsächlich, also das waren dann irgendwelche Kölschen und wir waren irgendwie von außen keine Aliens, aber jedenfalls, wir gehörten nicht zu dem Klüngel, der da ursprünglich ansässig war, sondern wir waren vielleicht die Eingewanderten, weiß ich nicht. Aber dann wurden die Steine aufgehoben und zwei Schlachtreihen hatten sich gebildet und die bewarfen sich mit Kieselsteinen. Und ich weiß noch, ich kann genau noch das Gefühl empfinden, dass ich hatte, als mich so ein dicker Kieselstein direkt aufs Ohr traf, das war unangenehm. Na klar, habe ich geworfen. Das war völlig selbstverständlich. Jeder war im Einsatz, jeder war Kämpfer. Und natürlich wird die Fantasie herausgefordert in dieser Situation. Ich will jetzt gar nicht das Antagonistische sehr betonen, die Kampfsituation. Trotzdem gingen diese Spiele natürlich auch weiter in dem Sinne, als sie wiederum über die Lektüre, sprich Indianergeschichten zum Beispiel, ganz wichtig wurden. Ich baute mir dann Pfeil und Bogen. Nicht um damit jetzt jemanden zu treffen, aber überhaupt um diese Utensilien zu haben, die mich natürlich in eine ansonsten unerreichbare Prärie oder sagen wir mal in die Welten der Fantasie ganz konkret führen konnte, indem ich diesen Pfeil und Bogen in der Hand hatte und ich bestrich das mit Teer und roter Farbe und die Pfeile waren schief und krumm und hätten nie ein, sagen wir mal, Ziel erreicht in dem Sinne, dass sie es wirklich hätten treffen können, aber ich hatte Federn daran gebunden und es war überwältigend, diese Requisiten zu besitzen, sie selber hergestellt zu haben. Sie hingen über meinem Bett, sie hingen über dem Kinderbett an irgendwelchen Nägeln und konstituierten zu der Zeit oder über eine Weile einen nicht unwesentlichen Teil meiner Welt. Die Indianergeschichten hielten sich eigentlich in ihrem Kern ziemlich lange, denn dann im Heranwachsen, also sprich in der pubertären Zeit, dann wurde es Karl May. Und der war schwierig zu lesen, aber ja, schwierig zu lesen heißt natürlich nicht das Verständnis betreffend, sondern diese unendliche Ausdehnung von mindestens 700 Seiten pro Band, das wollte ja bewältigt sein. Dafür kannte man aber die Orte und die Figuren ganz außerordentlich gut. Denn dann kam ja auch vielleicht noch der zweite Band von Winnetou und gar der dritte. Und so wurden natürlich ganz formidable Welten erstellt, wo man eigentlich bei Karl May nicht, aber bei anderen Büchern desselben Genres auch mit Hilfe der Illustrationen die Topoi ganz genau kannte, also die Kiefer links oder so, das war die, wo die Jungfrau doch in starke Gefahr geriet, also von den Indianern ja, viel Leids zu erfahren. Und so stellten sich da ja im lesenden Spiel, sagen wir mal, ganz, ganz konkrete Welten her. Den Raum zwischen Buchdeckeln habe ich schon immer für real gehalten. Zur selben Zeit war das eine Realität, von der ich absolut sicher war, dass ich ihr nie begegnen würde. Zum Beispiel Amerika. Amerika. Ein Land so ferne weg. Gut, es gibt den Ozean, den muss man überqueren. Und dann kann man hingelangen, aber ich hätte nie gedacht, dass es mir eines Tages gelingen könnte, diesen Ozean zu überqueren. Dafür war die reale, also ich meine die physische, die geografische Welt viel zu begrenzt, denn die war wirklich klitzeklitzeklein, ohne Auto, gelegentlich eine Eisenbahnfahrt irgendwo in die Umgebung. Die Welt war überschaubar, war übersehbar und alles andere musste von außen zugeführt werden und war nicht ad oculus vor den Augen vorhanden, sondern konnte nur über die Vermittlung der Buchstaben, der Wörter, der Geschichten zu mir hingelangen. Ich habe die Welt dann nochmal vergrößert, indem ich sie in den Weltraum verlegt habe. Also, das war mir ja ein ganz großes Vergnügen, mich interstellar zu bewegen. Und das ist mir auch ganz gut gelungen. Denn ich weiß nicht, ob ich das schon mal an anderer Stelle irgendwie erzählt habe. Ich war ja doch überzeugt, der erste Mensch auf dem Mond, das würde ich sein. Und das war so eine halbe Überzeugung und ein halbes Junge, du hast ja doch ein Rad ab, irgendwie spinnst du doch. Und gleichzeitig absolut, so muss es sein, so wird es sein, so wird es kommen. Die Zukunft wird es weisen. Ich habe mir nicht laut vorgelesen, aber ich glaube, ich habe sehr intensiv gelesen und ich wurde, aus welchen Gründen noch immer, zum Lesen aufgefordert, das allerdings. Also in der Schule war ich immer der Vorleser, ich glaube vom ersten Tage an. Aber ich weiß nicht mehr, wieso. Ich weiß nicht mehr, was mir diese Stellung sozusagen des Vortöners verschafft hat. Lehrer sagten dann, ich müsste, ich glaube, ich bin sehr zurückhaltend gewesen eigentlich oder von meiner Natur her, mich nicht nach vorne gedrängt, mich irgendwie zu produzieren oder so aufzuspielen, gewissermaßen, um mal dahin zurückzukommen. Das war überhaupt nicht meine Sache. Sodass dann eher in den Jahren des Gymnasiums der Gedanke von meinem Deutschlehrer kam, du gehst ans Theater und machst da Dramaturgie. Zum Beispiel. Ein Gedanke, der mir überhaupt nicht gekommen war und der mir auch überhaupt nicht gefiel, was sollte ich mit Dramaturgie? Dramaturgie war für mich nicht interessant. Wenn, dann hätte ich schon eher selber spielen wollen. Ich meine richtig spielen. Während der Schulzeit habe ich immer wieder gespielt, natürlich. Schon in der sogenannten Grundschule oder Volksschule hieß das damals. Da habe ich die ersten Erfahrungen gesammelt. Dann habe ich in der Sechster ein Stück geschrieben. Das war eine Auftragsarbeit. Also Auftragsarbeit meiner Klassenlehrerin, weil zum Abschluss dieses Jahres, und dann ging sie wohl weg, wollte sie ein großes Fest veranstalten, einen schönen Abend für alle beteiligten Schüler und die Eltern ebenfalls. Naja, wir waren so eine überfüllte Klasse mit über 50 Schülern, so kurz nach Kriegsende. So war diese Auftragsarbeit zum Beispiel geprägt, oder sagen wir, das Stück war dadurch schon in eine Form gegossen, weil alle 50 Schüler Rollen bekommen mussten. Das heißt, ich habe ein Märchen aus Tausend und einer Nacht ausgesucht und zu den schon zu dem reichlichen Personal noch weiteres hinzuerfunden. Also wenn Räuber vorkamen, wenn von Räubern oder Kameltreibern die Rede war, dann habe ich eben aus den drei in der Geschichte erwähnten ganz einfach sieben gemacht, indem jeder noch einen Satz bekam von den sieben, kurz auf und dann wieder abtreten konnte. Also es war ähnlich wie bei Dylan Thomas an der Milkwood. Reichlich, reichlich Personal. Aber bei dem waren es ja 99 Figuren, bei mir eben nur 50. Da kamen nicht viel Frauen vor, die haben mir auch damals nicht gefehlt. Also ich hätte nicht versucht, jetzt großartige Frauenrollen zu erfinden. Jedenfalls, das waren die ersten Geschichten. Später dann habe ich weiterhin inszeniert. Ja, da kamen dann auch in späteren Jahren, vielleicht in der Tertia oder so, dann kamen Mädchen auch dazu. Die wurden vom gegenüberliegenden Mädchengymnasium importiert. Das war sehr, sehr aufregend. Aber das musste einfach sein. Und der, wie soll ich sagen, erotische Nebeneffekt war auch nicht beabsichtigt, stellte sich aber ein und war hochwillkommen. Denn ich war ganz erschrocken, als ich dann wieder, also viele Jahre später, nachdem ich die Schule verlassen hatte, die ja nun mittlerweile den Kölner Ereignissen zum Opfer gefallen ist, gegenüber vom Stadtarchiv, sie wird abgerissen, las ich, als sie an eben der Schule dann ein gemischtes Publikum traf, das heißt Knaben und Mädchen gleichzeitig auf dem Schulhof während der Pause. Es war mir immer noch ein ungewohnter Anblick, muss ich sagen. Es war sicher so, dass durch diese Form des Spiels sich wiederum die Welt und dass die menschlichen Möglichkeiten sich vergrößerten, sich erweiterten und wiederum interessanter wurden. Und da komme ich wieder zum Ausgangspunkt zurück und zu unserem Thema Spielen. Also ich denke, Spielen, es ist fast alles Spielen. Jeder Versuch, irgendwas zu tun, zu unternehmen, ist Spiel, denke ich. Und was dem Spiel dann entgegentritt und was es unfairerweise völlig zerstören kann, sind die Dinge, die von außen kommen, die sozusagen entgegenkommen, entgegenstehen und widrig sind. Ansonsten ist alles der Versuch, sich die Welt zurechtzumachen und sich darin selbst auch zurechtzufinden. Und für mich war das schon, wenn wir von Spiel reden, der Gedanke, auf so einer Bühne würde ich auch gerne stehen. Oder dieses herrliche Buch würde ich auch gerne schreiben oder was Ähnliches. Gleichzeitig verbunden mit der fast absoluten Gewissheit, das werde ich nie können, dazu bin ich gar nicht in der Lage, das ist so gewaltig, das ist so großartig. Da werde ich klein davor zusammenkrumpeln und verkümmern, also wenn ich solche Versuche machte, ungeachtet des heißen Wunsches. Es gibt den Sound der Kindheit, den ich nicht selber erzeugt habe. Es gibt meinen heimkehrenden Vater, der damit ihm die Tür geöffnet wird, das heißt per Knopfdruck natürlich, oben aus dem zweiten Stock unten die Haustür. Vorher hat er das Schlesierlied gepfiffen, um damit seine Heimkehr anzukündigen. Ja, ich pfeife das jetzt nicht. Blaue Berge, grüne Täler, mittendrin ein Häuschen klein. So. Mir war sicher immer klar, dass diese Melodie ein Mitbringsel war, das heißt, dass sie dort, wo wir waren, nicht genau hingehörte für die, die sie verwendeten oder den in dem Fall. aber ein ganz bedeutsames Signal. So viel wusste ich wohl. Ich habe es aber selbst nie versucht nachzupfeifen. Ich habe ihn gelegentlich im Studio besucht, also als Kind besucht. Das war noch in dem alten Funkhaus in der Dagobertstraße, sogar auch später in dem neuen, aber da wirkte ich dann schon selbst gelegentlich in dem betreffenden Metier mit. Was er da tat, fand ich sehr beeindruckend, weil er diese künstlerische oder künstliche Vorbringung seinem technischen Universalismus unterwarf, was er an riesigen Schaltwänden tat. Also so wie man vielleicht, ja, was fällt mir als Bild ein? Natürlich fällt mir ein Fritz Lang Metropolis oder so. Also das war Technik, gewaltig anzusehen. Also da wurden Stöpsel in irgendwelche elektrischen Felder gezogen, gesteckt, Labyrinthe sozusagen gebaut und für die nächste Szene wieder umgebaut, dass es aufs Tiefste beeindruckend war, für mich jedenfalls zu sehen, welcher technische Aufwand erforderlich war, um der Kunst gerecht zu werden. Meine erste Äußerung im Rundfunk war die durch meine Beteiligung am Kasperletheater, als ich das vom Nordwestdeutschen Rundfunk eingerichtete sporadische Unternehmen für die Kinder der Angestellten und was weiß ich, im Studio besuchte. Und irgendjemand auf der Kasperlebühne, wer war es? Das Erscheinen der Hexe Wackelzahn ankündigte, habe ich ein schreckliches Gebrüll angefangen, was also live über den Sender ging. Es war ja der Funk-Kasper. Und damit war ich in das funkische Leben irgendwie eingetreten. Ich weiß das noch einigermaßen genau. Als ich da einen meiner Besuche machte im Studio, dann der Regisseur sagte, ey, hier haben wir so einen Satz, wir brauchen so ein Kind, das kann er doch mal machen oder so. Und dann habe ich das gemacht. Das war die erste Rolle. Da ich aus vollem Herzen und voller Lunge schreien konnte vor dem Mikrofon, nämlich irgendjemand wurde verfolgt, also ein Dieb. Ey Mann, der hat Apfelsinen geklaut, haltet den Dieb. Und das war irgendetwas, was mir eben in dieser Stimmherausforderung doch entgegenkam. Habe ich dann gerne gemacht. Also es gab schon die Angst vor dem Mikrofon, die Angst vor dem Auftritt überhaupt. Diese Angst äußert sich ganz einfach, indem man zum Beispiel keine Luft hat. Man kann nicht wirklich atmen. Man kann den Satz nicht bis dahin bringen, wohin er gebracht werden muss, um die Pause, die hier durch Luftlosigkeit erzwungen wird, als organisch darzustellen. Das ist das, was passiert. Es wird gewissermaßen das Nicht-Bewältigen des Textes bis zur Erstickung getrieben. Ich habe sie ja dann auch überwunden. Oder Nervosität, die so weit geht, dass du mit allem klapperst und raschelst, was überhaupt zur Verfügung steht. Also die Gestik, und ich meine die Gestik, nicht ein theatralischer Gestenkanon, aber die Gestik ist unabdingbar bei der Herstellung von irgendeiner akustischen Lebendigkeit, nenne ich es so. Ich verlasse mich absolut auf meine augenblickliche Präsenz, egal wo. Das ist völlig egal, nur geht ja um die Darstellung, nicht die Herstellung, aber die Darstellung von Leben. Und zu Leben gehört Bewegung, gehört eben Lebendigkeit, Rhythmus. Um Lebendigkeit zu erzeugen, brauche ich einen lebendigen Körper. Und dieser lebendige Körper ist das Gesamtinstrument für die Stimme. Also sagen wir mal, wenn ein Zuhörer sich das jetzt vorzustellen sucht, dann würde ich sagen, statt Brückner zu sehen, soll er sich einen Kontrabass vorstellen, der da ein bisschen gestrichen wird. Das ist natürlich ein wahnsinniger Prozess, diese Reduktion auf Stimme. Ich will sagen, damit will ich den anderen Bereichen nicht irgendwas streitig machen, wegnehmen, nichts davon, sondern ich will nur sagen, dass natürlich mit der Stimme so viel Landschaft zu erzeugen ist, unendliche Strände, Himmel, weiß der Teufel was. Das weiß ich inzwischen. Dafür war ich auch mal einfältig genug, das nicht zu wissen, als ich es längst tat. Aber das ist der Fall. dass ich mir ganze Bühnen bauen kann, natürlich ganze Schauspiele vor mich hinstellen und ich meine, ich will nicht den, wie heißt der, auch noch spielen, den Löwen, das, das meine ich nicht. Es ist das Vergnügen, Welten herstellen zu können, notfalls, mit Hilfe eines kleinen Kehlkopfbereichs, verbunden mit ein paar Handbewegungen und ein paar Gehirnzellen. Ja, Amerika, die Musik, also speziell amerikanische Musik, die nach Europa kam, aber nicht in Form des Schlagers oder des Popsongs, sondern Jazz ziemlich schnell. Jazz habe ich kennengelernt, es war eigentlich ja eine Vermittlungsform von Kultur, das war nämlich das Radio, es war schlicht das alte Dampfradio mit dem grünen Auge, das einen mit Themen konfrontierte, die auf anderen Wegen gar nicht in die Wohnung fanden vielleicht. Und eben, das eine Ding war Jazz. Nachdem ich diese Musik hörte, ihr begegnete und ich habe mir den Jazz bei allem Unverständnis, was ich für viele seiner Formen hatte, trotzdem hörend anerzogen, weil ich ihn so interessant fand, dass ich dachte, so schnell gebe ich nicht auf, das lasse ich jetzt nicht, weil es so fremd klingt, weil es so wenig mit den bekannten Hörgewohnheiten zu tun hat, weil es so was ganz anderes ist, wo man auch sagen kann, auch lass mich bloß damit in Ruhe. Er besaß einen ganz ungeklärten Punkt der Faszination. Heute bin ich ja älter als damals bei Joachim Ernst Behrendt, bin immer noch dabei geblieben. Witzigerweise habe ich heute Morgen ein bisschen von der Musik eines großen Idols gehört, meines Idols. Aber ich muss gestehen, jemand, der mich über die Jahrzehnte begleitet hat, und das ist innerhalb des Jazz natürlich nicht besonders originell, diese Figur, und wer es ist, ist Miles Davis, bis heute immer noch da. Und das ist die Musik dieses Mannes, Miles Davis. So viel dazu im Moment. Der Schauspieler und Sprecher Christian Brückner erzählte vom Beginn seiner Karriere und seiner großen Liebe zur Literatur. Monika Buschey hat ihn für erlebte Geschichten besucht. Am kommenden Sonntag ist der Schauspieler Ernst Jacobi unser Gast. Erlebte Geschichten auf WDR 5 ab 18.04 Uhr. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.